Hans-Werner Sinn fasste die Target-Problematik anschaulich in folgendes Bild. Kurz gesagt, wenn die Griechen einen Mercedes importieren wollten, haben sie die Bundesbank gebeten, Geld zu drucken und es nach Untertürkheim zu schicken. Im Austausch für einen Schuldschein, den sie der Bundesbank übergaben. Als die Märkte nicht mehr bereit waren, die Importwünsche der Gipsländer zu finanzieren, erwies sich dieses System als Goldesel für die Aufrechterhaltung des Lebensstandards. Wirtschaftlich und rechtlich gesehen ist die Haftung über Target-Salden jener durch Eurobonds gleichzusetzen. In beiden Fällen entspricht die formale Haftung zunächst dem deutschen Kapitalanteil von 27% am Eurosystem. Der Haftungsanteil steigt aber in dem Maße an, theoretisch bis 100%, in dem Mitschuldner im System ausfallen, weil sie insolvent werden. Diese Möglichkeit hatte ich, als ich 1996 das schon erwähnte Buch zum Euro verfasste, nicht vorausgesehen. Sie ist mir damals auch nicht in der Literatur aufgefallen, weder bei Befürwortern noch bei Gegnern. Eine europäische Zentralbank sollte sich um die Geldversorgung kümmern, aber es sollte niemals zu ihren Kompetenzen gehören, Leistungsbilanzdefizite von Mitgliedsländern quasi aus einem offenen Konto vorzufinanzieren und das noch zeitlich unbegrenzt. Die aufgelaufenen Target-Salden sind die saldenmechanische Gegenbuchung zu den gewachsenen Zahlungsbilanzungleichgewichten im Euroraum. Im Kern ist die Krise des Euro auch eine interne Zahlungsbilanzkrise. Überwunden werden kann sie nur durch mehr Wettbewerbsfähigkeit der Länder mit Leistungsbilanzdefiziten. An diesem Umstand macht sich der tiefe Pessimismus fest, mit dem viele Betrachter von außerhalb den Euroraum sehen, und die Skepsis, mit der sie die Versuche begleiten, die Krise durch mehr fiskalische Disziplin zu lösen. Mittlerweile, im Frühling 2012, stößt aber die Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite der Südländer durch wachsende Target-Salden an ihre Grenzen. Auch die Finanzierung von Leistungsbilanzdefiziten durch staatliche Verschuldung fällt immer schwerer. Die Staatsschuldenkrise der Südländer ist ja auch ein Zeichen für den wachsenden Unwillen von Kreditgebern, durch den Kauf von Staatsanleihen Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. Wie oben gezeigt, ist die Austrocknung von Geld- und Kreditmärkten die unvermeidliche Folge von Leistungsbilanzdefiziten, die niemand mehr finanzieren möchte. Die EZB versucht dieser Entwicklung zu begegnen, indem sie den Banken immer mehr Geld zu extrem niedrigen Zinsen verleiht und gleichzeitig die Anforderungen an die Qualität der für diese Ausleihungen geforderten Sicherheiten absenkt. Die immer mehr befürchtete Störung der Kreditversorgung in den Südländern ist aber kein Problem der Geld- und Kreditpolitik im Euroraum, sondern die zwingende und grundsätzlich gesunde Folge unhaltbar hoher regionaler Leistungsbilanzdefizite. Mittlerweile gestattet die EZB den nationalen Notenbanken als Sicherheit für ausgereichte Kredite auch Kreditforderungen der Banken an Unternehmen zu akzeptieren. Das mag im Einzelfall sinnvoll sein, aber es kann zu einer zusätzlichen Gefährdung der betroffenen Geschäftsbanken im Krisenfall führen. Damit wird das Potenzial systemischer Risiken weiter erhöht und die Strukturprobleme der Peripherieländer werden damit nur übertüncht, nicht aber gelöst. Das, so der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer, können nur die Peripherieländer selbst mit harten Reformen. Die Forderungen der Bundesbank an die EZB aus dem Target-2-System steigen gegenwärtig um rund 200 Milliarden Euro pro Jahr. Erst bei einem Rückgang der Zahlungsbilanzsalden zwischen den Euro-Ländern und einer steigenden Bereitschaft der Banken in den Überschussländern, an die Banken in die Defizitländer wieder unmittelbar Geld zu verleihen, kann von einem Rückgang dieses Forderungssaldos ausgegangen werden. Steigt aber der Saldo weiter und die Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür, dann werden die Kosten Deutschlands bei dem Ausstieg einzelner Länder aus dem Euro oder aus einem Auseinanderbrechen des Euroraums immer höher. Bei einem Ausstieg Griechenlands müsste die EZB die Forderungen an Griechenland von 105 Milliarden Euro, Stand Januar 2012, abschreiben. Entsprechend dem deutschen Anteil an der EZB von 27% entstünde bei der Bundesbank ein Verlust von 28 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt bekäme für viele Jahre keinen Bundesbankgewinn mehr. Breche der Euroraum auseinander, so müsste die Bundesbank den Abschreibungsbedarf von rund 550 Milliarden, Stand der Targetforderung März 2012, in ihrer Bilanz durch Verrechnung mit dem Eigenkapital und der Neubewertungsreserve decken. Die lagen aber im Januar 2012 nur bei 134 Milliarden Euro. Für den Rest von rund 320 Milliarden Euro müsste dann eine Ausgleichsforderung an den Bundeshaushalt in die Bilanz eingestellt werden. Gegenwärtig, Frühling 2012, geht zwar niemand von einem Auseinanderbrechen des Euroraums aus. Gleichwohl liegt im weiteren Anwachsen der Target-2-Salden ein offenes Risiko, für das eine Konzeption fehlt. Die EZB füllt vorläufig die Lücke, indem sie den Banken unbegrenzt Geld zur Verfügung stellt und die Qualitätsanforderungen an die von den Banken einzureichenden Sicherheiten absenkt. Bundesbankpräsident Jens Weidmann machte sein wachsendes Unbehagen öffentlich, als er im Spätwinter 2012 den Target-2-Saldo der Bundesbank und die sinkenden Anforderungen an Banksicherheiten mit den Worten kommentierte: Die insgesamt umfangreiche Liquiditätsbereitstellung kann perspektivisch zu Inflation führen. Uns treiben aber vor allem die Risiken der Liquiditätsbereitstellung um. Machen wir Geschäfte mit Banken, die ausreichend solvent sind, und bieten diese ausreichende Sicherheiten? Stufenweise verschärfte die Bundesbank ihre Diktion und brachte die Problematik der Target-Kredite im März 2012 recht bündig auf den Punkt. Es ist nicht die Aufgabe einer unabhängigen Geldpolitik, Solvenzrisiken von Bankensystemen oder gar Ländern zwischen den Steuerzahlern der Währungsunion umzuverteilen. Bundesbankpräsident Jens Weidmann klagte: Es ist nicht die Aufgabe der Geldpolitik, marode Banken künstlich am Leben zu erhalten oder die Zahlungsfähigkeit von Staaten abzusichern. Es zeigt die wachsende Schwäche der Bundesbank, dass diese richtige Analyse keine praktischen Konsequenzen hat. Die von Sinn vorgeschlagene Beschränkung der Target-Salden lehnt Uwe Bindseil als prominente Stimme der EZB nicht deshalb ab, weil sie nicht machbar wäre, sondern weil dies die Märkte nur zusätzlich verunsichern und weitere Kapitalbewegungen auslösen würde. Die EZB hofft auf tiefere Einsicht und innere Einkehr der Länder mit Zahlungsbilanzdefiziten und möchte bis dahin die natürlichen Wirkungen dieser Defizite mit der Notenpresse ausgleichen. Nichts anderes sagt der folgende Satz: Eine elastische Bereitstellung von Zentralbankliquidität und ein klares Bekenntnis zur Währungsunion können zu einem Überwinden der sich selbst erfüllenden Vertrauens- und Liquiditätskrise beitragen. Nur, die realwirtschaftlichen Ursachen der Krise werden damit nicht bekämpft. Und gleichzeitig werden die natürlichen Sanktionswirkungen einer stabilitätsorientierten Geldpolitik außer Kraft gesetzt. Die liegen nämlich in einem ganz einfachen Prinzip: Wer mehr ausgibt, als er erwirtschaftet, bekommt irgendwann keinen Kredit mehr.